Already, it's another day. Wow, wir haben schon einen neuen Tag. And we are back teaching you about the Holy Spirit. Und wir sind zurück, um dich über den Heiligen Geist zu lehren. We are talking about the work of the Holy Spirit in the life of a believer. Und wir reden über das Werk vom Heiligen Geist im Leben eines Christen. So, look at the next part. Schau dieser nächste Teil. He is the one who directs the sending out of the ministries. Er ist derjenige, der die Aussendung seiner Diener steuert. You know, it's really funny. Und wisst ihr, es ist sehr lustig. So many people have doubt. Wie viele Leute an ihrer Berufung zweifeln. My goodness, if I would only get $10 for everybody who asks you to help them discover their calling. Wenn ich immer 10 Euro bekommen würde für jeden, der mich fragt, ob ich ihm helfen kann, seine Berufung zu finden, dann könnte ich wahrscheinlich auf Bora Bora umziehen und dort für immer leben. Weil alle fragen, was ist meine Berufung, was ist meine Berufung? I think I'm called to be missionary. Ich denke, ich bin berufen, ein Missionar zu sein. To be prophet. Ah, ich glaube, ich bin berufen, ein Prophet zu sein. To go to this country. Ah, ich glaube, ich bin berufen, in dieses Land dort zu gehen. Doubt, never really sure. Aber sie zweifeln, zweifeln, zweifeln und sind nie ganz sicher. Das ist, weil wir nicht gelernt haben, vorsichtig und nahe am Heiligen Geist zu sein. Acts chapter 13, verse 2. Schau in Apostelgeschichte 13, 2. Here the Bible says this. Und da sagt die Bibel. And as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. What did they do? Was haben sie gemacht? Guys, let's have a three-day meeting. Okay, Leute, wir werden ein dreitägiges Treffen machen. Where we shall go and minister. Und wir werden diskutieren und darüber reden, wer gehen soll zum Dienen. Nothing like that. Aber es war nichts dergleichen. Sie haben zwei Dinge getan. Sie haben gefastet, das heißt, sie haben nichts gegessen. Und das andere, was sie getan haben, ist dem Herrn gedient, das heißt, sie haben ihn angebetet. Und sie haben sich auf den Herrn fokussiert und der Heilige Geist hat dann ihnen gesagt, was sie tun sollen und wer senden. I tell you. Und ich sage euch, I have sat personally with so many pastors and leaders, ich bin schon mit so vielen Pastoren und Leitern zusammengesessen, whose lives are messed up and destroyed, dessen Leben zerstört war und ein totales Chaos. They are serving God, believing that they're doing the right thing, believing that that's where God wants them to be. Weil sie Gott gedient haben und gedacht haben, dass er wollte, dass sie das machen, dass sie dort waren, wo er wollte, dass sie sind. Work of the Holy Spirit. Aber es war nie das Werk vom Heiligen Geist. Never, never, never, never. Gar nie. So, how does this work? Und wie funktioniert das? Look, I'm going to give you a very clear and practical example. Schaut, ich möchte euch ein kleines praktisches Beispiel geben. Very, very close friend of mine, some time ago. Vor einiger Zeit habe ich mit einem ganz engen Freund gesprochen. And they were a couple, and they were in a really difficult time. Und sie waren ein Ehepaar und sie waren in einer ganz schwierigen Zeit. The town to pastor church and everything got messy. Und sie gingen in eine andere Gemeinde, in ein anderes Dorf, um eine Gemeinde zu leiten, und alles wurde ein Chaos. It was a really difficult time. Und dieser Pastor, der ging durch eine ganz schwierige Zeit. Und da ist, was er mir gesagt hat. I have to believe that my life is in the hands of God. Ja, ich muss ja glauben, dass mein Leben in den Händen Gottes ist. And actually, said, you know, your life is not in the hands of God at all. Und ich habe ihm gesagt, nein, dein Leben ist überhaupt nicht in den Händen Gottes. It is. Aber ja, es ist doch. No, it's not. Und ich sagte, nein, ist es nicht. The Holy Spirit never sent you to this place. Weil der Heilige Geist hat dich nie an diesen Ort gesendet. It was a man who sent you. Es war ein Mann, der an dich gesendet hat. He took your hand, your life out of your own hands and you gave it to a man to send you wherever that man wanted to send you. Du hast dein Leben aus deinen eigenen Händen gegeben und hast sie diesem anderen Mann in die Hände gegeben, dass er dich dorthin sendet, wo immer er dich hinsenden wollte. People actually do that. Und so viele Leute machen genau das. Holy Spirit who said to them, I want you to send Barnabas, I want you to send Saul, those are the two that I am sending. Aber da in diesem Vers, da war es der Herr, der gesagt hat, ich will, dass ihr Barnabas und Saulus sendet, ich habe sie berufen. Doesn't send you, stay home. Und wenn der Heilige Geist dich nicht sendet, so bleib zu Hause. Doesn't send you, stay wherever you are. Und wenn der Heilige Geist dich nicht sendet, so bleib genau, wo du bist. It's funny how many people go to so many places that think it has something to do with God and then their life gets screwed. Es ist so interessant, wie viele Leute an irgendeinen Ort gehen und sie denken, das sei vor Gott und dann wird ihr Leben ein Chaos. God gets so much blame for so many things that he has nothing to do. Und Gott wird so viel die Schuld zugeschoben für Dinge, die er nie getan hat. The Holy Spirit sent. Der Heilige Geist sendet. The Holy Spirit tells you what he wants you to do. Und der Heilige Geist sagt euch, was er möchte, dass ihr tut. Doesn't tell you, do whatever you want to be happy. Und wenn er das nicht macht, dann tut, was ihr möchtet und seid glücklich. Your life is surrendered to Jesus, it's so simple. Aber wenn dein Leben Jesus hingegeben ist, ist es so einfach. Ah. See you. Ah, wir sehen uns morgen.